Abraham, zieh fort, zieh aus deinem Vaterland, lasse Freunde und Verwandten und verlass dich auf mein Wort. Abraham, zieh fort, lass den Toten ihre Toten, denn ich habe dir geboten, ziehe fort mit meinem Volk. Zieh fort durch Wüste und Sand und nimm meine Hand, ich zeig dir ein Land dort. Abraham, zieh fort, zieh aus deinem Vaterland, lasse Freunde und Verwandte und verlass dich auf mein Wort. Abraham, zieh fort, lass dem Toten ihre Toten, denn ich habe dir geboten, ziehe fort mit meinem Wort. Zieh fort, verlier keine Zeit, der Weg ist noch weit zum strahlenden Tag. Abraham, zieh fort, zieh aus deinem Vaterland, lasse Freunde und Verwandte und verlass dich auf mein Wort. Abraham, zieh fort, lass den Toten ihre Toten, denn ich habe dir geboten, ziehe fort mit meinem Wort. So reich wie Sterne dort stehen, hab ich dir ersehen, ein Volk ohne Zahl. Zieh fort, zieh aus deinem Vaterland, lasse Freunde und Verwandte und verlass dich auf mein Wort. Abraham, zieh fort, lass den Toten ihren Toten, denn ich habe dir geboten, ziehe fort mit meinem Wort, ziehe fort mit meinem Wort, ziehe fort mit meinem Wort.